Auch wenn die litauische Regierung angekündigt hat, sie wolle die Liste der Kriegsverbrecher, die rehabilitiert wurden, noch einmal überprüfen, in den USA ist man empört und schockiert. Litauen will demnächst zwei Fälle von vielen Tausenden neu prüfen. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum in Los Angeles hat sofort eine Liste mit 13 Namen von Nazi-Verbrechern herausgegeben. Sie sollen während der deutschen Besetzung Litauen von 1941 bis 1944 an der Ermordung von Juden beteiligt gewesen sein. Der jüdische Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel schrieb in einem Brief an den litauischen Präsidenten Landsbergis, kein anständiger Mensch könne diesen Schritt der Regierung verstehen oder gar akzeptieren. Landsbergis solle die Aktion rückgängig machen. Ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums, der ungenannt bleiben will, meinte, die Litauer hätten bei der Bush-Regierung mit dieser Entscheidung viel Kredit verspielt. Seit Jahren ermittelt ein Sonderdezernat des Justizministeriums in Washington gegen Nazi-Verbrecher. Ein Sprecher sagte, man könne und wolle den Litauern bei der Suche nach Kriegsverbrechern helfen. Inoffiziell heißt es gar, Litauen solle das Angebot schleunigst akzeptieren. Und das State Department will so schnell wie möglich eine Erklärung aus Litauen haben, wie es zu dieser Entscheidung kommen konnte. Die Bush-Regierung fühlt sich auch deshalb über den Tisch gezogen, weil sie erst am Anfang der Woche die baltischen Staaten diplomatisch anerkannt hat. Und zwar erst nach langem Zögern, was ja nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten heftige Kritik eingetragen hatte. In der kommenden Woche fliegt Außenminister Baker zur KZE-Sitzung nach Moskau. Anschließend will er auch die baltischen Republiken besuchen. Lettland, Estland und Litauen gehen davon aus, dass die Amerikaner in Zukunft massive Wirtschaftshilfe geben werden. Denn bisher sind nur 5 Millionen Dollar medizinische und 7,5 Millionen Dollar für technische Hilfe versprochen worden. Durch das Rehabilitierungsprogramm der Litauer könnte es für Landsbergis problematisch werden. Die Lobby der verschiedenen jüdischen Organisationen in Washington ist stark. Und kein US-Präsident kann es sich ein Jahr vor Neuwahlen leisten, sie zu ignorieren. Zumal dann nicht, wenn man zur gleichen Zeit Kredite in Höhe von 10 Milliarden Dollar für die israelische Regierung auf Eis legt, um Schamir indirekt zu zwingen, sich moderater bei den anstehenden Friedensverhandlungen im Nahen Osten zu verhalten. Ein Blick auf die Landkarte genügt eigentlich, meine Damen und Herren. Und gleich alles an die große Glocke hängen, und Friedensbemühungen haben sicher oft mehr Erfolg, wenn sie nicht auf Pressekonferenzen und in den Schlagzeilen der Tagespresse stattfinden. Aber man fragt sich doch, warum die EG-Friedenskonferenz, die heute im Haag ihre Arbeit aufnahm, völlig hinter verschlossenen Türen tagt. Vielleicht, weil die Beteiligten nur zu gut wissen, wie gering die Aussicht auf Erfolg ist. Trotz aller bisherigen Appelle, trotz zweier Waffenstillstandsvereinbarungen, nämlich wird in Jugoslawien weiter gekämpft und ist dort inzwischen der südliche Küstenstreifen Kroatiens vom Rest der Republik abgetrennt worden. Thomas Gerlach schildert die aktuelle Lage. Die EG hat nicht viel ausgerichtet, musste heute der niederländische Chef der EG-Beobachtermission van der Valk bei seinem Abschied aus Kroatien eingestehen. Der Botschafter aus den Niederlanden wurde vom Landmann van Houten abgelöst, der gleichfalls vor einer schier unlösbaren Aufgabe steht. In allen, mittlerweile wohl weltweit hinlänglich bekannten Kampfgebieten, hielten die Gefechte an, der Haager Friedenskonferenz und einem gültigen Waffenstillstandsdokument zum Trotz. Die Bewohner dreier ostkroatischer Städte sprachen sogar von den schwersten Bombardements aus Granatwerfern und Kampfflugzeugen überhaupt in diesem Krieg. Gegen Mittag meldete der kroatische Rundfunk, die Hafenstadt Zadar sei praktisch von Kroatien abgeschnitten. Damit bestehen nach Mittel- und Süddalmatien mit seinen normalerweise devisenbringenden Tourismuszentren nur noch Fährverbindungen. Seit mehr als einer Woche ist außerdem die wichtige Eisen-, die Autobahnverbindung Belgrad-Zagreb im Kampfgebiet um Okučani blockiert. Zunehmend mehr Straßen Bosniens in der Nachbarschaft zu kroatischen Krisenregionen werden gesperrt. Immer deutlicher wird der Riss, der Jugoslawien spaltet. An die Adresse der Haager Friedenskonferenz ist eine Aussage von Staatspräsident Stipe Mesic gerichtet, der in einem Interview in Belgrad festgestellt hat, die jugoslawische Volksarmee hat sich außerhalb des Systems gestellt, das bedeutet Militärputsch. Mit dieser Wertung reagierte der Kroate im Vorsitz des kollektiven Staatspräsidiums auf die Weigerung des Verteidigungsministers, seinem Befehl nach Truppenrückzug binnen 48 Stunden nachzukommen. Minister Kadijević im Verein mit den Präsidialmitgliedern aus Serbien und Montenegro spricht Mesic das Recht für eine solche Order ab. Mesic wiederum argumentiert, der Rückzug sei im Waffenstillstandsdokument mit der EG vereinbart, das Präsidium habe dieses Abkommen mit großer Mehrheit gebilligt. Um diese stichhaltige Argumentation unterlaufen zu können, hatte die Armeeführung schon vergangene Woche einen Zeitplan zu ihren Gunsten in das Dokument hineinkonstruiert, der dort nicht enthalten ist. Der heftige verbale Schlagabtausch zeigt deutlich, dass von einem funktionierenden jugoslawischen Staat wenig übrig geblieben ist. Schwere Beschuldigungen gegen serbische Chetniks und die Volksarmee haben zwei prominente kroatische Ärzte heute bei einer Pressekonferenz in Wien erhoben. Fazit ihrer Anklage: Die Gegenseite setze international geächtete Waffen ein. 430 Kroaten seien im Verlauf der zweimonatigen Kampfhandlungen getötet, etwa 2000 verletzt worden, sagten die Ärzte weiter, machten aber die Einschränkung, genaue Angaben seien unmöglich, weil zahlreiche Opfer nicht geborgen werden konnten. In einem Interview mit der Austria Presseagentur hat Sloweniens Ministerpräsident Peter Le Serbien beschuldigt, sein Territorium vergrößern zu wollen. Sollte diese Politik fortgesetzt werden, könnte in Europa ein zweiter Libanon entstehen. Was eine Friedenslösung anlangt, zeigte sich Peter Le äußerst pessimistisch. Zuversichtlich ist der slowenische Politiker in der Frage der Anerkennung Sloweniens durch die internationale Staatengemeinschaft. Peter Le rechnet damit in den nächsten 4 Wochen. Leiter der EG-Friedenskonferenz für Jugoslawien ist der ehemalige britische Außenminister Lord Carrington, ein erfahrener Diplomat. Carrington gehörte auch zu jenen, die nach dem Sechstagekrieg in Nahost die berühmte Resolution 242 des UNO-Sicherheitsrates mitverfassten, über deren wirkliche Bedeutung Israelis und Araber freilich bis heute streiten. Hoffentlich hat Carrington diesmal mehr Erfolg. 24 Jahre nach dem eben erwähnten Sechstagekrieg hat man in den letzten Monaten aber doch Fortschritte in Nahost auf eine friedliche Beilegung des Konfliktes gemacht. US-Außenminister Baker, im Moment noch in Moskau, will Anfang nächster Woche in die Region kommen und dabei offenbar letzte Vorbereitungen für die im Oktober geplante, bei weitem aber noch nicht sichere Nahost-Friedenskonferenz treffen. Es dürfte ihn ermutigen, dass nun auch die Arabische Liga sich in Kairo für solch eine Konferenz ausgesprochen hat, wenn auch mit Einschränkungen, die Israel kaum gefallen dürften. Hören Sie hierzu den Bericht von Thilo Kössler aus Kairo. Zum Abschluss ihrer von innerarabischen Kontroversen beherrschten Tagung demonstrierten die Außenminister der Arabischen Liga in Kairo noch einmal Einigkeit. In einer einstimmig angenommenen Erklärung heißt es, die Außenminister unterstützten die Bemühungen, eine internationale Friedenskonferenz zum Nahen Osten einzuberufen, um zu einer gerechten und umfassenden Lösung des arabisch-israelischen Konflikts und der palästinensischen Sache zu kommen. Sie wiederholten aber auch, dass ein gerechter Friede nur auf der Grundlage der UN-Resolutionen 242 und 338 gefunden werden könne, also auf der Basis der Formel Land für Frieden. Die arabischen Staaten wollen sich jetzt abstimmen, um bei der Friedenskonferenz, die nach den Vorstellungen der Schirmherren USA und Sowjetunion noch im Oktober stattfinden soll, mit einer gemeinsamen Linie aufwarten zu können, gründeten 5 Staaten ein Komitee. Ihm gehören neben Ägypten auch die arabischen Frontstaaten Syrien, Jordanien, Libanon und Palästina an, das bei der Arabischen Liga den Status eines unabhängigen Staates genießt. Nach den Worten des syrischen Außenministers Farouk al-Sharaa will das Komitee der 5 nicht nur den arabisch-israelischen Dialog vorbereiten, sondern auch in der palästinensischen Sache, wie er sagte, zu einer gemeinsamen Position finden. Damit ist vor allem die Zusammensetzung der umstrittenen Palästinenser-Delegation gemeint, die noch immer ein wesentlicher Stolperstein auf dem Weg zu einer Friedenskonferenz ist. Denn während die PLO und die arabischen Staaten darauf bestehen, dass die Palästinenser ihre Repräsentanten für diese Konferenz selbst benennen können, macht Israel zur Bedingung eines Dialogs, dass der palästinensischen Delegation keine Bewohner aus Ostjerusalem, der palästinensischen Diaspora oder Mitglieder der PLO angehören. Weil man den Entscheidungen der PLO-Führung nicht vorgreifen möchte, soll der neu gebildete Fünferrat erst nach dem Kongress des palästinensischen Nationalrates Ende September zusammenkommen. Diese Beschlüsse, die am Ende der Ligatagung doch noch einheitlich demonstrieren sollten, können jedoch nicht über die tiefen Kontroversen hinwegtäuschen, die die arabischen Staaten noch immer in 2 Lager spalten. Nach wie vor stehen sich die Länder der Anti-Irak-Allianz und die Staaten, die im Golfkonflikt Bagdad unterstützt hatten, unversöhnlich gegenüber. Und diese Ligakonferenz hat es nicht verbocht, den Bruch zu kitten. Das Generalsekretariat hatte zwar alles getan, um bei dieser Außenministerkonferenz die alten Wunden nicht wieder aufreißen zu lassen, so war etwa der irakische Antrag, die Sanktionen gegen Bagdad aufzuheben, erst gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden. Der Konflikt brach jedoch wieder auf, als der kuwaitische Vertreter den Irak anklagte, immer noch über 2000 kuwaitische Kriegsgefangene festzuhalten und weiterhin die Grenzen des Emirats zu verletzen. Der Beschluss, den Generalsekretär der Liga nach Bagdad zu schicken, um diese Vorwürfe zu klären, erscheint vor dem Hintergrund der anhaltend tiefen Spaltung in der arabischen Welt eher als der kleinste gemeinsame Nenner, als ein ernstzunehmender Versuch, den innerarabischen Konflikt zu überwinden. Um Streitigkeiten künftig gar nicht erst ausbrechen zu lassen, bedürfte es größerer Kompetenzen dieser Institution Arabische Liga. Doch erneut hat sich Esmat Abdelmegid, der ägyptische Vorsitzende, nicht mit seinem Vorschlag durchsetzen können, eine arabische Friedenstruppe und einen arabischen Gerichtshof zu schaffen. Solange die Organisation der Arabischen Einheit jedoch keine verbindlichen Gremien zur Beilegung interner Konflikte hat, solange wird die Arabische Liga ein letztlich wirkungsloses Instrument arabischer Politik bleiben. Im Vorfeld der Friedenskonferenz werden nun die Bemühungen verstärkt, auch das zum Teil seit über 6 Jahren andauernde Geiseldrama im Libanon zu lösen. UNO-Generalsekretär Peres de Cuellar setzt seine Gespräche in Teheran fort. In Israel wird Bereitschaft zu weiterer Flexibilität signalisiert und auch aus dem Libanon sind heute versöhnlichere Töne zu hören. Vielleicht würden schon in den nächsten Tagen 2 weitere westliche Geiseln freikommen. Über die mögliche Wende im Geiseldrama berichtet Jacques Ungar. Nachdem der Rücktransport von 9 Leichen von Hisbollah-Kämpfern aus Israel nach Libanon, die Freilassung von 51 Schiiten durch die südlibanesische Armee sowie die Klärung des Schicksals eines in Gefangenschaft gestorbenen israelischen Soldaten gestern einen Durchbruch in der Geiselaffäre signalisierten, meldeten sich in der Sache heute viele israelische Politiker zu Wort. Verteidigungsminister Moshe Arendt etwa unterstrich die Schlüsselpositionen Irans und Syriens und meinte, seit Monaten schon hätten Teheran wie Damaskus erkannt, dass das Problem der Geiseln und Vermissten sie belaste und ihre Rückkehr in die Völkergemeinschaft erschwere. Regierungschef Yitzhak Shamir erklärte während eines Besuches in Paris, man befinde sich mitten in einem komplizierten Prozess und wenn UNO-Generalsekretär Peres de Cuellar dessen Fortsetzung beschließe, werde man mitmachen. De Cuellar selber, den Jerusalem dieser Tage nicht genug loben kann, gab sich heute nach Gesprächen in Teheran vorsichtig optimistisch bezüglich einer umfassenden Lösung, warnte aber vor einer automatischen Verknüpfung der Geiselfrage mit den vermissten israelischen Soldaten. Dass ich beide Themen parallel behandle, betonte er, heißt noch nicht, dass sie miteinander verbunden sind. Mit dieser Bemerkung stellte de Cuellar sicherlich die schiitischen Gruppen zufrieden, die keinesfalls den Eindruck erwecken wollen, man koordiniere direkt mit Israel, obwohl die Verhandlungen de facto in diese Richtung laufen. Das deutet auch eine heute in Beirut veröffentlichte Erklärung an, in welcher der islamische Dschihad unterstreicht, alles tun zu wollen, um seine Leute aus den Gefängnissen Europas, aber auch des zionistischen Feindes, wie es heißt, herauszubringen. Die Erwähnung Europas gilt unter anderem den Brüdern Hammadi, die wegen terroristischen Verbrechen in Deutschland inhaftiert sind. Weil Bonn nicht mit den Schiiten verhandeln will, haben diese schon mehrfach erklärt, 2 noch im Libanon festsitzende deutsche Geiseln seien in die derzeit laufenden Bemühungen nicht eingeschlossen. Der zu pro-iranischen Hisbollah zählende islamische Dschihad hält von den total noch 10 westlichen Gefangenen mindestens 2 Amerikaner und einen Engländer in seiner Gewalt. Ob die New York Times recht hat mit ihrer Meldung, morgen Freitag würden möglicherweise 2 Geiseln freigelassen, wird sich zeigen. Israel jedenfalls hat auch heute wieder durchblicken lassen, dass es nach und nach die rund 400 schiitischen Libanesen freilassen wird, die es entweder selber gefangen hält oder die im berüchtigten südlibanesischen Gefängnis von El Khiyam sitzen, das bis heute nicht einmal Vertreter des Roten Kreuzes besuchen durften. Von der Bedingung allerdings, das Schicksal seiner jetzt noch 6 vermissten Soldaten restlos zu klären, rückt Jerusalem nicht ab. Das unterstrich heute auch der stellvertretende Außenminister Benjamin Netanyahu. Eine Aktion wie 1985 komme nicht in Frage, erklärte er. Damals ließ Israel über 1000 zum Teil wegen Mordes verurteilte Palästinenser frei und erhielt dafür 3 Soldaten zurück. Den Willen jedoch, die Geiselaffäre zu beenden, bringen alle Beteiligten zum Ausdruck. Die vorläufig letzte Bemerkung stammt vom Sprecher der Demokratischen Front zur Befreiung Palästinas, der enthüllte, die Leiche eines weiteren israelischen Soldaten sei nach Wien transportiert und dort dem Roten Kreuz übergeben worden. In Israel wollte man vor einer eingehenden Prüfung des Sachverhaltes die Meldung nicht kommentieren. Der amerikanische Außenminister James Baker beschäftigte sich unterdessen noch in Moskau mit anderen Fragen. Mit der Frage der Menschenrechte im Rahmen der KSZE-Verhandlungen und mit der Frage des künftigen Zusammenlebens mit Moskau, unter anderem im Gespräch mit dem neuen sowjetischen Außenminister und dem Vorsitzenden der neuen Wirtschaftskommission. Den Tag in Moskau beschreibt Roland Haug. Nach der 2-tägigen von den Außenministern beherrschten Eröffnungsphase hat auf der Menschenrechtskonferenz der KSZE jetzt die praktische Arbeit begonnen. Die Chefdiplomaten, die fast alle groß angelegte programmatische Reden gehalten haben, werden jetzt durch ihre Stellvertreter oder durch Menschenrechtsexperten vertreten. Dabei zeigt sich immer deutlicher das eigentliche Problem des KSZE-Treffens im Säulensaal des Hauses der Gewerkschaften. Mit ihren nunmehr 38 Mitgliedern ist die Konferenz ein organisatorisches Ungetüm. Es lebt allein von seiner moralischen Autorität. Es scheint aber wenig geeignet zu sein, in Krisenfällen schnell zu reagieren. Obwohl eine durchaus günstige Verhandlungs- und Gesprächsatmosphäre entstanden ist, wird es nicht einfach sein, die hehren Leitsätze der Außenminister in eine klare Sprache umzusetzen und sich auf ein Schlussdokument zu einigen. Im Mittelpunkt der bis zum 4. Oktober dauernden Konferenz steht der Schutz der nationalen Minderheiten und die Einrichtung eines Kontrollmechanismus zur Überprüfung von Menschenrechten in den Mitgliedstaaten. Der sowjetische Außenminister Pankin hat die KSZE-Staaten bereits gebeten, sein Land beim Aufbau eines Rechtssystems zu unterstützen. Die interessantesten Begegnungen finden zurzeit allerdings am Rande der KSZE-Konferenz statt. So einigte sich der russische Ministerpräsident Silajew mit dem amerikanischen Außenminister Baker über die Grundzüge einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die Wirtschaftshilfe und die anvisierten Nahrungsmittellieferungen sollen vom Komitee zur Leitung der sowjetischen Volkswirtschaft organisiert werden. Dieses Gremium, dem Silajew vorsteht, erfüllt nach der Abberufung des in den Putsch verwickelten Kabinetts Pawlow die Aufgaben einer provisorischen Regierung. Rein humanitäre Hilfe soll weiterhin von der Zentrale in Moskau, der Führung der Republiken und durch das Rote Kreuz abgewickelt werden. Die mit Baker vereinbarte Hilfe des Westens umfasst den Zeitraum vom Herbst 1991 bis zum Frühjahr 1992. Auf die Frage, wenn denn das von ihm geleitete Koordinationsbüro für die sowjetische Volkswirtschaft aufgelöst werde, sagte der russische Ministerpräsident, man arbeite zurzeit an einem neuen Wirtschaftsprogramm. Dieses Programm, das von dem an amerikanischen Universitäten geschulten Marktwirtschaftler Grigori Jawlinski ausgearbeitet wird, sollte im neuen höchsten Machtorgan, dem Staatsrat, vorgelegt werden. Sobald die meisten Republiken diesem Wirtschaftsprogramm zugestimmt hätten, wird auch das von ihm geleitete Komitee zur Steuerung der Volkswirtschaft aufgelöst. Dann werde das Komitee durch ein gemeinsames wirtschaftliches Führungsorgan der selbstständigen und kooperationswilligen Republiken ersetzt. Gerüchte über seinen unmittelbar bevorstehenden Rücktritt vom Amt des sogenannten Interrepublikanischen Wirtschaftskomitees beantwortete Silajew ausweichend. Er sagte, diese Frage könne er nicht allein entscheiden. Darüber habe der Staatsrat unter Leitung des Präsidenten Gorbatschow am kommenden Montag zu befinden. Der amerikanische Außenminister Baker erklärte nach seinem Gespräch mit dem russischen Ministerpräsidenten, er verstehe jetzt die Aufgaben des Komitees zur Leitung der sowjetischen Volkswirtschaft besser. Auch sei ihm der Sinn der für die UdSSR geplanten Wirtschaftsreformen klarer geworden. Die amerikanische Regierung will die Bedingungen für eine direkte Wirtschaftshilfe an die UdSSR nicht mehr vom Erfolg marktwirtschaftlicher Reformen abhängig machen. Noch immer unter dem Eindruck des am Widerstand der Moskauer Bevölkerung gescheiterten Putsches soll jetzt bereits der gute Wille für die Tat genommen werden. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, der auch an den KSZE-Verhandlungen teilgenommen hatte, sich dann aber in die Baltenstaaten begeben hatte, schloss heute Nachmittag einen 30-stündigen Besuch dort ab. Nur ganz zum Schluss traf er sich auch mit der Bevölkerung und er wurde von dieser bejubelt. Davor fanden die Gespräche im engen Kreis mit den lokalen Politikern statt. Worum es dabei ging, schildert Wolfgang Schütte in einem Telefonbericht, für dessen schlechte technische Qualität ich mich hier allerdings schon entschuldigen möchte. Überall erwarteten den deutschen Außenminister auf seiner Reise durch die drei baltischen Staaten ähnliche Fragen. Gestern in Tallinn, heute in Riga und Vilnius. Wie viel Hilfe kann die Bundesrepublik den unabhängig gewordenen Ländern leisten? Kann Deutschland beim Abzug der sowjetischen Soldaten vermittelnd eingreifen? Und warum hat die Bundesrepublik mit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen so lange gezögert? Hans-Dietrich Genscher fühlte sich manchmal auf die Anklagebank versetzt und nur im kleinen Kreis gab er zu, dass es Widerstände in der europäischen Gemeinschaft gebe. Die Briten fürchten, dass sie für die Baltenrepubliken zur Kasse gebeten werden. Die Franzosen möchten eine langsamere Gangart für die Assoziierung von Estland, Lettland und Litauen an die EG. Genschers Antwort, die Europäische Gemeinschaft ist keine westeuropäische Gemeinschaft und deshalb gehören Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und die baltischen Staaten dazu. Eine Frage eines schnellen Abzugs sowjetischer Truppen aus den Baltenrepubliken konnte Genscher nur immer wieder auf die neu gewonnene Souveränität der baltischen Republiken verweisen. Der Abzug sowjetischer Soldaten aus der ehemaligen DDR und der Bau von Wohnungen durch die Deutschen sei ein einmaliger Fall. Aber die Sowjetunion stünde tatsächlich vor riesigen Unterbringungsproblemen. In sorgsamen Verhandlungen müssten Estland, Lettland und Litauen auch eine Lösung für die sowjetischen Einwohner finden, die als Arbeiter, Offiziere oder Pensionäre mit ihren Familien oftmals ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung ausmachten. Die Wirtschaft des Baltikums werde über Jahre hinaus noch mit der sowjetischen oder besser der russischen Wirtschaft verflochten bleiben, obwohl die Bundesrepublik bei der Einführung einer marktwirtschaftlichen Ordnung zu helfen bereit sei. Die von den Sowjets in den Baltenrepubliken aufgebauten Rüstungsbetriebe müssten umgehend umgewandelt werden. Konversion sei das Thema der Zeit. So vielschichtig die Probleme auch sind, Genscher konnte sich heute in Riga und Vilnius ein Bild vom Mut und Durchhaltewillen der Menschen machen. Überall sind noch die Barrikaden erhalten, die die Bevölkerung um die Parlaments- und Regierungssitze gelegt hatte. Mit Kranzniederlegungen gedachte der deutsche Außenminister der Opfer des Widerstandes. Dass Deutschland auch eine historische Schuld gegenüber den Baltenrepubliken hat, durch den Hitler-Stalin-Pakt wurde das Baltikum ausgelöscht, das wurde von den baltischen Politikern nicht angesprochen, es stand jedoch überall im Raum. Meine Damen und Herren, in 20 Sekunden ist es 23.30 Uhr und wir wenden uns den Inlandsthemen zu. Rücktritte gehören seit der Wiedervereinigung zum politischen Alltag der neuen Bundesländer und es verwundert eigentlich fast mehr, dass es immer noch Leute gibt, die in Amt und Würden stehen und so tun, als haben sie keine Vergangenheit, dann aber doch über dieselbe stolpern. Die neuesten politischen Rücktritte werden aus Thüringen und Sachsen-Anhalt gemeldet. Hermann Finke berichtet, was es damit auf sich hat. Das war ein Tag der Rücktritte in Ostdeutschland. Rücktritte, von denen die meisten mit einer Stasi- bzw. SED-Vergangenheit zu tun haben und die zum Teil auch auf labile politische Verhältnisse in den neuen Ländern zurückzuführen sind. In Erfurt nahm Wirtschaftsminister Hans-Jürgen Schulz, FDP, seinen Hut. Die entsprechende Mitteilung der FDP-Fraktion, die auf gesundheitliche Gründe verweist, wurde auf der Pressetribüne genau zu dem Zeitpunkt verteilt, als der Minister gerade vor dem Plenum über die Schwierigkeiten zur Erhaltung des Thüringer Büromaschinenwerkes in Sömmerda sprach. Im Verlauf der Landtagssitzung wurde mitgeteilt, dass zwei Abgeordnete unter Stasi-Verdacht stünden. In Brandenburg trat der Vizepräsident des Landtages, Karl-Heinz Kretschmar, CDU, zurück. Seine Parteifreunde hatten ihm mangelnde demokratische Legitimation vorgeworfen. Der Rücktritt verschärft noch die Krise der Christdemokraten in Brandenburg, zumal Lothar de Maizière, der zurückgetretene Landesvorsitzende, heute in Bonn auch noch sein Bundestagsmandat zur Verfügung stellte und damit einen endgültigen Schlussstrich unter seine politische Karriere zog. De Maizière verabschiedete sich nicht, ohne seiner Partei und vor allem ihrem Vorsitzenden Bundeskanzler Helmut Kohl noch einmal kräftig vors Schienenbein zu treten. Der Tageszeitung Die Welt vertraute er an, sein Ostberliner Parteibüro sei bis zur Volkskammerwahl am 18. März 1990 vom Bundesnachrichtendienst abgehört worden. Das geschah, so der Ministerpräsident wörtlich, während ich im Wahlkampf mit dem Bundeskanzler herumgeturnt bin. Der BND hat den Lauschangriff inzwischen bestätigt. Auch Magdeburg war heute Schauplatz von Rücktritten. Dem Landtag trug der Vorsitzende des Stasi-Sonderausschusses, Heinz Hildebrand, das Ergebnis seiner Arbeit vor. Bei 70 Abgeordneten hätten sich keine Hinweise auf eine Stasi-Tätigkeit ergeben, allerdings existiert so etwas wie eine Grauzone. Heinz Hildebrand? Bei 9 Abgeordneten war eine sogenannte Vorlaufakte angefertigt worden. Die größten Schwierigkeiten ergaben sich für die Mitglieder des Ausschusses bei der Bewertung von 5 Abgeordneten, bei denen sich zweifelsfrei Beziehungen zum Staatssicherheitsdienst ergaben. Dies jedoch nicht oder nicht nachweislich als für die Betroffenen belastet einzustufen sind. Eine Empfehlung zum Mandatsverzicht wurde bei 4 Abgeordneten gegeben. 2 PDF-Abgeordnete folgten mit Verzögerung der Empfehlung und legten heute ihr Mandat nieder, nachdem zuvor schon 2 CDU-Parlamentarier ebenfalls auf ihr Mandat verzichtet hatten. In einer Regierungserklärung zu den Hypotheken der Vergangenheit sprach sich Ministerpräsident Werner Münch für eine regelmäßige Stasi-Überprüfung seiner Regierungsmitglieder aus. Alle 6 Monate sollen Minister und Staatssekretäre sich dem Stasi-TÜV unterziehen. Münch zeigte sich betroffen von den Ergebnissen der bisherigen Überprüfungen in Sachsen-Anhalt. Das Verhalten von belasteten Abgeordneten habe dem Ruf des Landes schweren Schaden zugefügt. Solche Dinge und solche Skandale könnte man sich vielleicht ersparen, wenn die politische Bildung im östlichen Teil Deutschlands... Die Regierung in Zagreb ruft alle Kroaten auf, die Arbeitsplätze bei den jugoslawischen Behörden zu verlassen und in die Heimat zurückzukehren. Kroatische Sicherheitskräfte, es war eben schon kurz in den Nachrichten, nehmen einen General der Bundesarmee fest. Jugoslawische MiGs fangen ein kroatisches Zivilflugzeug ab und zwingen es zur Landung. Staatspräsident Mesic, dem die Generale schon längst nicht mehr gehorchen, will als letzte Anstrengung die UNO um Friedenstruppen bitten. Das sinnlose Blutvergießen, es geht weiter, kein Ende, Andris Modisch. Die regelmäßig um 9 Uhr vormittags stattfindende Pressekonferenz in Osijek musste heute unter Kriegsbedingungen abgehalten werden. Das Artilleriefeuer, das bereits gestern Abend die 160.000 Einwohner der Stadt erneut in die Keller getrieben hatte, setzte heute früh um 8 Uhr wieder ein. Die jugoslawische Armee ist offenbar entschlossen, diese ostslawonische Stadt vollkommen zu zerstören. Gestern Nachmittag soll der dortige Garnisonskommandant damit gedroht haben, Osijek mit dem Erdboden gleichzumachen. In der Banija, der Region südlich von Zagreb, gelang es den kroatischen Ordnungskräften, nach Angaben des kroatischen Verteidigungsministeriums, einen Hubschrauber der jugoslawischen Armee zur Landung zu zwingen. Gefangen genommen wurden 6 hohe Offiziere der Kommandantur des 5. Armeebezirks. Ein weiteres Gebiet, von dem in den letzten Tagen heftige Kämpfe gemeldet werden, ist Dalmatien. Die Brücke von Maslenica, nördlich von Zadar, ist nach wie vor blockiert. Auf der von der Bundesarmee und serbischen Freischärlern kontrollierten Seite der Brücke wird, nach Angaben des kroatischen Rundfunks, verstärkt Nachschub in Form von Truppen, Waffen und Munition mit Armeehubschraubern herangeflogen. Die Küstenstraße an der Adria ist nördlich von Zadar unpassierbar. Im dalmatinischen Hinterland, bei Šibenik, setzt die jugoslawische Armee ebenfalls ihre Angriffe fort. Bei Skradin im Krka-Nationalpark ist ein Waldbrand ausgebrochen, Löscharbeiten sind wegen der Artillerieangriffe nicht möglich. In der dalmatinischen Hafenstadt Split und in der näheren Umgebung sind die Armeekasernen nach wie vor von der Strom- und Wasserversorgung abgetrennt. Der Flughafen wurde vom Verteidigungsministerium in Belgrad gesperrt, vor dem Hafen kreuzen Kriegsschiffe der jugoslawischen Marine. Während also die militärische Situation sich weiter zu Ungunsten Kroatiens verschärft, bleiben die Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft zur Lösung der Jugoslawien-Krise hiervon unberührt. Die Initiativen der EG werden hierzulande nur noch mit Verständnislosigkeit registriert. Die Aussage des Vorsitzenden der Jugoslawien-Konferenz, Lord Carrington, er sei zufrieden, denn die Anwesenheit der 7 Außenminister aus Jugoslawien signalisiere die Gesprächsbereitschaft aller Seiten, traf insbesondere auf Kritik, die jedoch in den Medien heute etwas abgemildert wird, nachdem Carrington seinen Jugoslawien-Besuch angekündigt hat. Wie kann die Anwesenheit des jugoslawischen Außenministers Lončar Gesprächsbereitschaft signalisieren, fragt man sich in Zagreb, wenn gleichzeitig Verteidigungsminister Kadijević seine Truppen nicht zur Einhaltung der Waffenruhe anhält. Staatspräsident Mesic hat inzwischen mehrfach unterstrichen, dass das Militär in Jugoslawien auf kaltem Wege einen Staatsstreich durchgeführt habe. Die Armee weigert sich, das Staatspräsidium als seinen Oberbefehlshaber anzuerkennen, so war es erst gestern in einem Schreiben von Verteidigungsminister General Kadijević wieder zu entnehmen. Als ein weiteres Zeichen für den Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung wird Mesic das Treffen der 4 Mitglieder des sogenannten serbischen Blocks des Staatspräsidiums. Die 4 Politiker bezeichneten das Treffen als Präsidiumssitzung. Der Staatspräsident kündigte im Übrigen an, er werde sich als der verfassungsmäßige Vertreter Jugoslawiens an die Vereinten Nationen wenden und um Hilfe gegen die Aggression Serbiens und der, wie er sagte, serbischen Armee in Kroatien und Bosnien-Herzegowina bitten. Gespart werden kann, wie Kuba braucht. Ein Börsenbericht von der New Yorker Wall Street und die Presseschau. Meine Damen und Herren, mit einem dramatischen Appell will sich Margot Honecker an den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow gewandt haben. So wird es morgen früh die Bild-Zeitung verbreiten. Die Honeckers bitten um Schutz, beide hätten auch schon ernsthaft, so Bild, an Selbstmord gedacht. So die derzeitige Befindlichkeit des ehemals ersten Mannes im Staate DDR. Seinem früheren Spionagechef, Markus genannt Mischa Wolf, geht es zurzeit ähnlich. Auch er weiß nicht, ob er weiterhin auf freiem Fuß leben kann. Heute wurde er in Wien ausfindig gemacht und sogleich hat er einen Asylantrag gestellt, über den die österreichischen Behörden unerwartet schnell, schon am frühen Abend entschieden haben. Aus Wien, Thomas Gerlach. Hätte der Rechtsanwalt von Markus Wolf wegen dessen Antrag auf Asyl nicht beim Wiener Innenministerium vorgesprochen, Österreichs Sicherheitsbehörden würden den ehemaligen Chef des früheren DDR-Sicherheitsapparates wohl noch immer suchen. Gestern Abend, so wurde heute bekannt, kam Bewegung in die Affäre, nachdem die Suche nach Wolf 8 Tage lang ergebnislos verlaufen war. Zum einen wurde Markus, genannt Mischa Wolf, von Polizisten vernommen. Zum zweiten hat der 69-Jährige tatsächlich einen Antrag auf Asyl gestellt. Der hat nun absoluten Vorrang vor allen anderen möglichen Maßnahmen. Ausgenommen davon ist nur die Beschränkung der Bewegungsfreiheit, denn die Wiener Polizei hat Wolf unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Wie schnell Österreich den ungebetenen Gast wieder loswerden möchte, erhält der Umstand, dass das Asylansuchen bereits heute Nachmittag in erster Instanz abgelehnt worden ist. Die Behörden sahen in den dargelegten Motiven keine Gründe im Sinne der Genfer Konvention für politisch Verfolgte. Wolf und sein Wiener Anwalt, die sich nach dessen Angaben erst seit kurzem kennen, haben nun 14 Tage Zeit, eine Berufung zu formulieren. Die Frist will man ausschöpfen und Wolfs Anwalt hofft, dass in zweiter Instanz der Asylantrag genauer und ernster geprüft werde. Der Jurist verriet außerdem, dass er im Auftrag einer deutschen Kanzlei tätig geworden ist. Das Berufungsverfahren vor einem unabhängigen Senat von Berufsrichtern kann einige Wochen dauern, darf allerdings ein Maximum von 3 Monaten nicht überschreiten. Das Wiener Innenministerium ist sich jedoch sicher, dass alles schneller gehen wird. Lehnt auch die Berufungsinstanz den Asylantrag ab, sind die Hoffnungen der Deutschen auf Auslieferung von Markus Wolf gleichwohl gleich null. Innenminister Löschnack in einem Interview des österreichischen Rundfunks: Es ist kein internationaler Haftbefehl vorliegend und über eine Auslieferung, wenn ein solcher Antrag an uns herangetragen wird, hat das Gericht zu entscheiden. Doch auch die Justiz kann nicht frei entscheiden. Sie ist durch bilaterale Vereinbarungen gebunden, wonach im Falle eines politischen Delikts wie Spionage eine Auslieferung absolut unmöglich ist. Innerhalb Österreichs tritt dann das heute ausgesprochene Aufenthaltsverbot in Kraft. Es stützt sich auf § 3 Fremdenpolizeigesetz. Wer öffentlichen Interessen Österreichs zuwiderläuft oder die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit gefährdet, der muss das Land verlassen, heißt es dort. Aller Voraussicht nach wird Markus Wolf nach Moskau abgeschoben, von wo er am 30. August ganz legal und unter seinem Namen nach Wien gekommen war. An dieser Ausgangslage könnte sich nur dann etwas ändern, wenn deutscherseits neues, belastendes Material ins Spiel gebracht würde. Nochmals Innenminister Löschnack: Wir werden in der Zwischenzeit auch noch Kontakt mit den Behörden in der Bundesrepublik aufnehmen, ob zusätzliche Verdachtsmomente vorliegen. Unterdessen hat der österreichische Oppositionspolitiker und FPÖ-Chef Jörg Haider verlangt, Wolf sofort an Deutschland auszuliefern. Im Wiener Innenministerium kann man über die Forderung nur den Kopf schütteln, denn eine so unqualifizierte Äußerung untermauert, dass Haider die Rechtslage nicht kennen kann, heißt es im Ministerium. Die Ablehnung des Asylgesuchs Mischa Wolfs ist eine erstinstanzliche Entscheidung. Sie muss nicht die endgültige sein. Ein pikanter Fall für die österreichischen Behörden. Juristen rätseln nun, welche Möglichkeiten nach internationalem Recht in Betracht kommt. Asyl, Abschiebung oder Auslieferung? Eine heikle Frage, Henning Frank mit grundsätzlichen Überlegungen zum Fall Wolf. Offiziell ist Bonn nach einer Mitteilung des Regierungssprechers Norbert Schäfer erst heute Vormittag von den österreichischen Behörden unterrichtet worden. Um 9.47 Uhr ging ein Fernschreiben des österreichischen Innenministeriums im Bundesinnenministerium ein. Darin hieß es: Seit dem 15.09. befindet sich Markus Wolf unter Kontrolle der österreichischen Sicherheitsbehörden. Sie sehen, mit der Vokabel Kontrolle ist umgangen worden eine Festlegung hinsichtlich Festnahme oder Verhaftung, wie es in ersten Berichten aus Wien hieß. Obwohl die Chancen für eine Auslieferung des Ex-Geheimdienstchefs Ostberlins an die deutschen Strafverfolgungsbehörden äußerst gering, um nicht zu sagen gleich null sind, nachdem gegen Markus Wolf wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit in einem besonders schweren Fall kein internationaler, sondern nur ein deutscher Haftbefehl vorliegt, setzte sich Bundesjustizminister Klaus Kinkel unverzüglich mit seinem österreichischen Amtskollegen Nikolaus Michalek in Verbindung, um mit ihm die Rechtslage zu erörtern. Selbst wenn dem ehemaligen Spionagechef wie erwartet, die Anerkennung als politisch Verfolgter verweigert wird, ist nicht damit zu rechnen, dass er in sein Heimatland Deutschland abgeschoben wird. Schließlich ist Markus Wolf unter seinem Namen aus der Sowjetunion nach Österreich gekommen. Und dass sich Markus Wolf freiwillig der deutschen Justiz stellen wird, ist kaum anzunehmen, sonst hätte er wohl kaum freies Geleit für das gegen ihn angestrengte Verfahren beantragt. Vor welchem Oberlandesgericht der Generalbundesanwalt Wolf anklagen wird, steht übrigens bis zur Stunde noch nicht einmal fest. Die allerletzte Karte, so das Urteil nicht weniger politischer Beobachter und Leitartikler, spielt seit heute die Europäische Gemeinschaft in Jugoslawien aus. Lord Carrington, als oberster Schlichter von den EG-Vertretern auserkoren, brach heute in das kriegserschütterte Land auf. Dabei blieb viele Stunden unklar, wo genau sich der Brite überhaupt hinbegeben hat. In Belgrad und Zagreb, wie zunächst angenommen wurde, war und ist er nicht. Gustav Schalupa in Belgrad, wo genau ist Lord Carrington? Und gleich die zweite Frage, haben die Gespräche mit Tuđman und Milosevic, den beiden Republikpräsidenten, schon begonnen? Auf der ersten Frage, Lord Carrington hält sich zurzeit in Dubrovnik auf und die Gespräche mit Tuđman und Milosevic sollen morgen früh beginnen, und zwar in dem Kurort Igalo an der Riviera der Boka Kotorska, also das ist die Bucht von Kataro, in der Nähe von Herzeg Novi. Ganz offensichtlich hat man diesen Ort gewählt, da Montenegro ja schon zu Beginn der ersten Friedenskonferenz in Den Haag angeboten hat. Man möchte diese Friedenskonferenz in Montenegro abhalten und es bietet sich im Augenblick an, dass in dieser noch ruhigen Landschaft in Jugoslawien ganz einfach diese zwei Kontrahenten des Konfliktes in Jugoslawien zusammentreffen, unter Vorsitz natürlich von Lord Carrington, und dort soll auch der jugoslawische Verteidigungsminister Kadijević morgen zu getrennten Gesprächen erscheinen. Herr Schalupa, heute haben wieder die Sirenen in Zagreb Alarm gegeben, gleich zweimal. Beim ersten Mal wurden keine Flieger gesichtet, aber beim zweiten Mal hat es eine Detonation gegeben. Es sollen Senderanlagen bombardiert worden sein. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, was wissen Sie genaueres darüber? Ja, es heißt das, ich kann es auch nicht bestätigen. Ich kann nur eines sagen, dass offensichtlich auch die Telefonleitungen mit Westeuropa gestört sind. Also wir hatten ja auch Glück, dass wir überhaupt eine Verbindung bekommen haben mit vielen Umständen. Es verschärft sich die Situation in Jugoslawien dramatisch, und hier gehört natürlich in erster Linie dazu, dass Sender, Fernsehsender, Rundfunksender zerstört werden oder dass man sie in die Hand bekommt, um ganz einfach eine psychologische Wirkung auf die Bevölkerung auszuüben. Die Stadt Zadar an der dalmatinischen Küste hat ein Hilfegesuch an die Welt gesandt, so ist es heute in den Agenturen zu lesen. Die Stadt ist völlig abgeschnitten, randvoll mit Flüchtlingen, und die Gefechte um und auch in der Stadt nehmen zu. Muss man damit rechnen, dass diese alte historische Stadt, in die Jahr für Jahr Hunderttausende von Touristen fahren, bombardiert wird? Ja, leider ist das so. Nicht nur Zadar, sondern auch Split und Šibenik, eine Reihe von dalmatinischen Hafenstädten, sind offensichtlich Ziel einer großen Offensive der jugoslawischen Volksarmee, die verbündet ist mit den serbischen Freischärlern, die aus dem Hinterland die kroatische Küste ganz einfach jetzt überschwemmen wollen. Diese Städte haben es gewagt, die Kasernen der jugoslawischen Armee zu blockieren, und die Armee nimmt das zum Vorwand ganz einfach, um die Städte zu vernichten. Und hier scheint man keine Mittel mehr zu scheuen. Es ist ja wohl so, dass die jugoslawische Luftwaffe ganz einfach Terrorangriffe gegen alle zivile Ziele fliegt, Wohngegenden zerstört, nur um ganz einfach sich selbst durchzusetzen. Ich würde sagen, fast um mit dem Wort des deutschen Außenministers Genscher zu sprechen, die Armee läuft hier amok. Die Devise der Kroaten hat sich ja seit dem Wochenende dramatisch sehr deutlich gewandelt, aus der Passivität, mit der sie Europa signalisieren wollte, wir sind nicht die Angreifer, ist nun eine Offensive geworden, eine Offensive allerdings mit leichten Waffen. Ist das die Ohnmacht des Verlierers, Herr Schalupa? Ja, es ist sicherlich eine Frage der Verzweiflung. Es ist der letzte Versuch, sich ganz einfach gegen diese gewaltige Übermacht einer hochgerüsteten Armee, verbunden mit der Diversionstaktik von Partisaneneinheiten, noch zur Wehr zu setzen, in der Hoffnung, dass vielleicht Europa etwas für Kroatien tut und es nicht völlig untergehen lässt, eben unter dieser kommunistischen Konterrevolution, anders kann man das gar nicht bezeichnen, die hier im Gange ist. Noch eine kurze Frage. In der EG wird jetzt neuerdings und eigentlich sehr überraschend darüber diskutiert, ob die WEU, der europäische Pfeiler der NATO, eine Friedenstruppe in das Kriegsgebiet entsenden soll. Wenn dem so sein sollte, wenn dies geschieht, wie würden Sie die Chancen einstufen? Ich bin ja kein Militärtaktiker oder Stratege, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man über Nacht eine Armee auf die Beine stellen könnte, die seit dem Jahre 55 nur auf dem Papier gestanden ist und wo man nichts getan hat, und überhaupt in ein Land zu schicken, wo die Fronten gar nicht klar verlaufen, sondern wo man ganz einfach wahrscheinlich Tausende oder Zehntausende junge Männer in Gefahren schickt, die man gar nicht abschätzen kann. Also ich glaube nicht, dass die Entsendung von sogenannten Friedenstruppen oder Eingreiftruppen der WEU hier einen Sinn hätte. Man sollte nur noch politisch etwas versuchen, und das auch trotzdem man es alles verkehrt und viel zu spät gemacht hat. Gustav Schaluppe war das. Vielen Dank nach Belgrad. Das Thema Jugoslawien stand auch auf der Tagesordnung bei einem Meinungsaustausch zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und US-Präsident George Bush heute in Washington. Für den Bundeskanzler war das Treffen der Abschluss seiner fünftägigen USA-Reise. Aber nicht nur über die Situation in Jugoslawien sprachen die beiden Staatsmänner, auch die wirtschaftliche Lage der Sowjetunion wurde erörtert. Einzelheiten von Gunnar Schulz-Burke. Fast 3 Stunden lang sprachen Bundeskanzler Kohl und Präsident Bush über Hilfen für die Sowjetunion, die Lage in Jugoslawien und die Probleme bei den GATT-Verhandlungen. Erneut drängte der Kanzler die USA, mehr Hilfen für die UdSSR zu leisten. Kohl versuchte Bush davon zu überzeugen, dass in Kürze klar sein dürfte, welche Rechte die Zentralregierung in Moskau und die einzelnen Republiken haben werden. Bush bleibt weiterhin vorsichtig und will sich erst ein genaues Bild über die Situation in der Sowjetunion verschaffen. Dass Bonn derzeit die Hauptlast bei der Problembewältigung in der Sowjetunion und den anderen osteuropäischen Staaten leistet, wird von Bush hoch angerechnet, ändert aber nichts an seiner Haltung. Was die Krise in Jugoslawien anbelangt, haben beide kein Patentrezept zur Hand. Für die Amerikaner ist es seit Wochen eher ein europäisches Problem. Kanzler Kohl hofft auf einen Dialog. Die GATT-Verhandlungen, für die Amerikaner ein besonders wichtiges Thema, will Kohl nun endlich zu einem Abschluss bringen. Als Bundeskanzler Kohl im Mai Washington besuchte, reiste er mit einem ähnlichen Gefühl wieder ab wie heute. Zwischen den USA und Deutschland sei alles bestens. Wäre er damals einen Tag länger geblieben, hätte er in verschiedenen Zeitungen lesen können, dass dieses Gefühl nicht von allen amerikanischen Politikern geteilt wird. Präsident Bush gehört zu den wenigen, die der Ansicht sind, die Deutschen haben derzeit sehr viel mit ihren Vereinigungsproblemen zu tun. Anerkannt wird auch die massive Hilfe der Deutschen für die Sowjetunion und andere osteuropäische Staaten. Dennoch ist Bush entschieden vorsichtiger bei der Verteilung von Finanzmitteln. Am Wochenende hatte US-Außenminister Baker in Moskau erklärt, die USA werden den beiden Republiken 14 Millionen Dollar technische Hilfe anbieten. Das ist zwar mehr als in der vergangenen Woche noch angekündigt, aber weitaus weniger als zum Beispiel die Bundesrepublik leistet. Dazu hat Washington noch 1,5 Milliarden Dollar für Getreidelieferungen in Form von Krediten für Moskau bereitliegen. Dass Bush sich von Kohl aufgrund dieses Treffens nicht sofort zu weiteren Zusagen hinreißen ließ, war erwartet worden. Und im Kongress haben viele US-Politiker immer noch nicht vergessen, dass sich die Deutschen während des Golfkrieges als, wie es damals hieß, reine Scheckbuchdiplomaten verhalten haben. Es wird noch eine Weile dauern, bis dieses Thema in Vergessenheit geraten wird. Besonders vergrätzt sind sowohl liberale als auch konservative Abgeordnete über die GATT-Verhandlungen, die seit Monaten nicht vorankommen. Bei jedem seiner Besuche in den vergangenen 1,5 Jahren hatte der Kanzler betont, er werde sich für einen Abschluss, für ein allgemeines Zoll- und Handelsabkommen einsetzen. Dieses Versprechen nimmt ihm im Kongress und im Handelsministerium kaum noch jemand ab. Kohl, der in Kalifornien davon gesprochen hatte, die Deutschen seien nun zur Führungspartnerschaft bereit, wird noch eine Weile warten müssen, bis die Amerikaner das auch glauben. Präsident Bush jedenfalls hat im Moment 2 andere Premierminister im Auge, wenn es um enge Partnerschaft geht. Kanadas Mulroney und Großbritanniens Major.